Es ist erstaunlich, was Literaturkritiker in die Lulu alles hineingelegt haben. In seiner eingehenden Analyse der Doppeltragödie nennt Wilhelm Emmerich Lulu eine Vertreterin der wahren Moral, das heißt eine menschliche Moral im Gegensatz zur verlogenen Moral der Gesellschaft und eine ewige Märtyrerin der ewig unverstandenen Frauennatur, deren Leben Liebe ist. Lulu wird zur unbedingt Liebenden stilisiert, die ihre ungetrübte Moralität, die Reinheit ihrer Natur trotz allen Verstrickungen durchhält. In den Widersprüchen von Wedekinds Charakterisierung der Lulu sieht dieser Kritiker kunstvolle dialektische Positionsverschiebungen. Auf diese Weise lässt sich jede Ungereimtheit rechtfertigen. So lässt die Wesenlosigkeit der Kunstfigur Lulu sich ideologisch aufs Schönste bemänteln und in einen Vorzug ummünzen. Aber alle intellektuellen Kritikerspiele können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Lulu als Entwurf nicht geglückt ist, dass der Autor an seinem eigenen tiefen Zwiespalt scheiterte.